Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, heute ganz pünktlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitemennacht heute. Und das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Stefan und der ist 31. Hallo Stefan. Ja, hallo Domian, grüß dich. Stefan, um was geht's? Ja, es geht um das Thema der Woche wahrscheinlich für mich, dieser Kinderschinder Magnus Käfken. Ja. Der diese 3000 Euro Schmerzensgeld bekommen hat, weil er angeblich Schmerzen angedroht hat von der Polizei. Mhm. Das ist, diese Woche ist das entschieden worden, ja, dass er das Schmerzensgeld bekommt. Wie findest du das? Ja, also ich bin, ehrlich gesagt, ich bin empört, dass so ein Mensch nach 10 Jahren erst noch immer in den Medien ist, dass die Medien das überhaupt zulässt, dass er noch in die Medien kommt. Das ist meine persönliche Meinung, ist, die Polizei hat genau richtig gehandelt. Wenn ich an der Stelle gewesen wäre, ich hätte ihm Schmerzen zugefügt, um versuchen, das Kind noch irgendwie zu retten. Ja, das ist natürlich die alte Diskussion. Jeder versteht die Verhaltensweise des Polizisten. Es ist aber nicht auf rechtsstaatlicher Grundlage erlaubt und nicht möglich. Ja, Das ist das Dilemma. Persönlich verstehen wir es alle und es dreht sich uns der Magen rum, dass der auch noch Schmerzensgeld bekommt. Wenn man aber ganz cool juristisch daran geht, steht es ihm zu. Ja, leider. Aber ich gebe dir recht, wenn ich da gesessen hätte, ich weiß nicht, was ich mit dem gemacht hätte. Wenn die Chance bestanden hätte, dieses Kind noch zu retten. Ja, also da wär mir persönlich auch jedes Mittel recht. Wir haben, mein Schwester hat selber ein einjähriges Kind. Und also wenn dem Kind immer passieren würde, also da würde ich um mich rum alles vergessen. Andererseits ist es natürlich richtig, dass so etwas sanktioniert wird. Denn wenn es erlaubt wäre, würde es Tor und Tür öffnen für Dinge, die wir dann irgendwann gar nicht mehr kontrollieren könnten. Das wäre dann ja eine Öffnung hin zur Erlaubnis zur Folter. Mhm. Insofern, glaube ich, muss man letztendlich damit leben, dass das nun mal so ist und froh sein, dass wir so ein klares gesetzliches Gerüst haben, auf dem wir hier agieren in Deutschland. Ja, das ist meine Meinung auch, es wird mit denen viel zu harmlos umgegangen. Wenn ich dann höre, dass er angeblich im Gefängnis da abgeschirmt von den anderen Gefangenen sitzt, das ist viel zu harmlos. Die sollten den wirklich mit anderen Leuten zusammentun, weil dann würde er wirklich im Gefängnis Schmerzen zu spüren kriegen. Weil ich denke mal, das würden bestimmt einige sich rumdrehen und weggucken. Nicht nur das. Ach so, meinst du? Ja, ja, natürlich. Ja, ja, klar. Ja, ja. Weil die sind also, da kennen auch so Verbrecher, also wie Mörder oder Banküberfälle, die kennen da kein Pardon. Also diese Leute sind bei denen richtig unbeliebt. Mhm. Ja, es wirft natürlich die Frage auch auf, ist die Strafe oder sind die Strafen für solche Täter zu gering? Viele Leute sehen das so, ich sehe das auch so. Ich sehe es auch so. Ich meine, gibt es überhaupt für so Kinderschänder gerechte Strafen? Ich meine, die können von mir das lebenslänglich kriegen oder sicher verrangen. Das ist nicht genug, weil die leben ja noch, aber das Leid, was sie den Eltern zugefügt haben, das ist unerträglich. Die werden das nie vergessen. Ja, das muss man auch bedenken. Dieses geht jetzt alles immer wieder durch die Presse, so wie jetzt diese Woche auch. Und die Angehörigen des Opfers, des Jungen, lesen das ja auch. Das muss ja für die ganz schrecklich sein und ein Schlag ins Gesicht. Ja, und dann da denken leider unsere Medien nach, da die einfach mal, die müssen mal so denken, ja, wenn wir das jetzt bringen, quälen wir ja quasi die Eltern von einem toten Kind. Aber wiederum so funktioniert eine freie Presse, dass man das halt auch dann berichtet, was da entschieden wird. Ja. Wir tun nur die Eltern leid, das muss für die ein Qual sein. Das sehe ich auch so. Stefan, das war deine Meinungsäußerung zu diesem Fall, zu diesem sogenannten Schmerzensgeld, was er da bekommt. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, ich möchte noch ein Kompliment für deine Sendung geben. Ich höre dich jede Nacht beim LKW-Fahren. Ah, du bist LKW-Fahrer. Ja, ich fahre Nachtlinie und höre dich jedes Mal und ich hoffe, dass das noch lange weitergeht mit deiner Sendung. Das hoffe ich auch. Davon gehe ich aus. Ja. Alles Gute und schöne Grüße an alle LKW-Fahrer an dieser Stelle. Mach ich du, ja. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 Robert ist hier und Robert ist 55 Jahre alt. Guten Morgen, Robert. Hallo, guten Morgen, Domian. Ja, Robert. Um was geht's bei dir? Ja, ich wollte eigentlich über dein Buch reden, was du geschrieben hast. Ja, aber das möchte ich jetzt nicht hier gerne machen, weil das meine private Sache ist und hier bin ich Job. Weil ich habe mal 6 Wochen im Koma gelegen. Ne? Mhm, mh. Ich habe keine Erinnerung an mein früheres Leben. Aha. Ich habe müssen wieder neu sprechen lernen, ich habe müssen wieder neu laufen lernen, ich habe meine Eltern müssen wieder neu kennenlernen, meine Geschwister wieder neu kennenlernen. Wie lange liegt das denn zurück, dass du im Koma gelegen hast? Oh, das war 1965. So lange liegt das zurück? Ich war 8,5 Jahre alt. Und dann war ich geistig auf der Stufe von einem Säugling. Mhm. Und mit 11 Jahren haben sie mich dann wieder neu eingeschult. Mhm. Und mit 14 bin ich dann aus der Schule rausgekommen. Und damals waren die Gesetze ja noch nicht so wie heute. Ne? Mhm. Wenn heute ein Kind einen Unfall hat und dann wird dem Kind alle Hilfe gegeben, die es nur... Ja, das war damals nicht so. Nee. Sag mal noch eine Frage. Was war denn damals passiert, dass du ins Koma gefallen bist? Ah, ich bin mit dem Fahrrad freihändig in ein 500er BMW Motorrad reingefahren und dann 14 Meter durch die Luft geflogen, über 3 Autos weg. Und das Motorrad stand das oder fuhr das? Nee. Also ich kam aus da. Ich fuhr den Berg runter. Mhm. Bin dann freihändig in die Kurve reingefahren und der Motorradfahrer kam von der anderen Seite und er hat die Kurve groß ausgeholt und in der Kurve stand da ein Haus, also die Kurve war unübersichtlich gewesen. Verstehe. Und da haben wir genau in der Mitte getroffen. Ein sehr schwerer und schlimmer Unfall. Und danach wusstest du nicht, wer du bist, du kanntest deine Eltern nicht, deine Geschwister, du wusstest gar nichts. Ich bin 14 Meter durch die Luft geflogen, mit dem Kopf aufgeschlagen. Also ich habe keine Schädeldecke mehr. Die ist ganz zertrümmert. Also mittlerweile... Moment, du bist jetzt 55, das liegt so lange zurück. Du hast immer noch keine Schädeldecke? Das ist alles zusammengeknorpelt. Ne? Also kein Knorpel. Mhm. Und da konnte man nicht irgendwie ein Implantat, irgendwas hinsetzen? Also damals hätte man mir eine Silberplatte in den Kopf rein müssen machen. Ne? Ja, ja. Aber die haben zu meinen Eltern gesagt, ihr Junge überlebt das nicht. Ne? Mhm. Und da haben sie das nicht gemacht. Und als ich dann später doch zu mir gekommen bin, wollten die meinen Kopf wieder aufschneiden und die Silberplatte reinmachen, aber das haben meine Eltern nicht mitgemacht. So, jetzt sind viele Jahrzehnte vergangen. Wie gesagt, du bist jetzt ein Mann von 55. Bist du wieder so richtig fit geworden danach und richtig gesund? Also ich bin fit, ich kann laufen. Ich kann Schlittschuh laufen, ich kann Rock'n'Roll tanzen. Ich war durch das Gehirnbluten war ich ja rechtzeitig gelähmt. Ne? Mhm. Und dann ist meine linke Seite nur gewachsen und die rechte stehen geblieben. Und die haben mit nassen Tüchern am Armen und an Beinen, damit sie die, haben sie mal Strom durchgejagt durch den Körper, ne, so minimal. Also, die haben eine ganze Menge mit dir gemacht. Kannst du, heute kannst du dich aber, wie, du hast ja gerade schon so beschrieben, ganz normal bewegen, alles wieder. Ja. Ich habe den Führerschein 93. Ich habe auch mal selber Motorrad gefahren später. Nun ist es ja so, dass du damals dem Tod sehr nahe warst. Ja, man hat mich reanimiert. Ja, das haben meine Eltern zu mir gesagt, ja. Was glaubst du, was diese Todesnaherfahrung, die du hattest, so für eine Auswirkung auf dein ganzes Leben hatte und immer noch hat? Also, mittlerweile bin ich der Überzeugung, das Leben ist ein Traum. Man schläft ein, wenn man geboren wird, und wacht auf, wenn man seinen Körper wieder verlassen tut. Was glaubst du, wo man dann aufwacht? Bitte? Was glaubst du, wo man dann aufwacht? Ja, wenn man seinen Körper verlassen tut, ist man ja nachher körperlos. Ne? Also, irgendwas bleibt. Man kann es nicht sehen, man kann es nicht fühlen, aber man lebt in Gott. Ne? Und Gott ist für mich das Universum. Also wir leben in Gott, Gott lebt nicht in uns, aber wir leben in Gott. Glaubst du? Also, das ist natürlich jetzt sehr schwer zu sagen, weil du es gar nicht anders wahrscheinlich dir vorstellen kannst. Aber ich frage es trotzdem, glaubst du, dass du zu so einer Weltanschauung und zu einem solchen Empfinden hauptsächlich gekommen bist durch diesen schweren Unfall? Dumja, ich bin als Kind missbraucht worden im Krankenhaus. Das habe ich aber nicht mehr gewusst. Das habe ich erst, die Erinnerung an diesen Missbrauch ist erst mit 40 gekommen. Ne? Ich war mittlerweile dreimal in Therapie, also insgesamt ein Jahr, wenn man alles zusammenzählt, ne? Aber jetzt bin ich fit. Also du meinst, dass du, das war jetzt nicht die Antwort auf meine Frage, aber egal, du meinst, dass du bist missbraucht worden in dieser Zeit, als du im Koma lagst? Ja. Und wie kannst du dich daran erinnern, wenn du im Koma gelegen hast? Ich habe mit 40 habe ich 14 Tage lang geheult wie ein Wasserfall und habe nicht gewusst, was mit mir los ist. Und da bin ich zum Neurologen gegangen, habe dem meine ganze Geschichte erzählt und da sagte der zu mir, da muss irgendwas sein. Ne? Und ich bin auf einmal nachts im Auto gefahren, an der roten Ampel habe ich gestanden und da spielt mir mein Unterbewusstsein die Bilder vor mein geistiges Auge, was damals passiert ist. Wer war denn der Täter, weißt du das? Nee. Das, also, es war so, ich lag damals auf der Station. Und gegenüber bei uns war die Männerstation und die war überfüllt. Und ich lag alleine im Zimmer, im Dreibettzimmer. Und da haben sie einen Mann bei mich ins Zimmer gelegen, der da eingeliefert worden ist. Und in dieser, der war nur eine Nacht, hat der in diesem Zimmer. Und da ist das, so glaubst du, passiert? Das ist passiert, ja. Nochmal auf meine Frage zurückzukommen. Du bist ein tief religiöser Mensch, so kann man es sagen. Ja. Und das gibt dir auch Halt und Zuversicht für dein Leben oder im Leben. Ja. Ich glaube ja, dass so ein dramatisches Erlebnis, wie du es hattest, jemanden auch dahin führen kann, so einen Glauben dann zu haben oder so ein Empfinden. Und das ist auch sehr zu respektieren. Ja. Also ich hab ein Buch gelesen über positives Denken, ne? Und dieses Buch genau zu verstehen, habe ich dieses Buch bestimmt 10-mal gelesen, ne? Und dann habe ich mir angewöhnt, positiv zu denken. Ne? Ja, ja. Und es schießen einem pro Tag ungefähr 10.000 Gedanken durch den Kopf. Mhm. Und einige, die bleiben hängen. Mhm. Und wenn man nur positiv denken tut, dann baut man einen unsichtbaren Schutzschild, mhm. dass keine negativen Gedanken mehr durch diesen Schutzschirm durchkommen. Eine gute Strategie. Ja, und dann ist mir auf einmal auch so ein Gedanke gekommen. Du kennst ja die Theorie. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Mhm. Du hast schon mal was vom Urknall gehört, mhm. ja? Ja, ja. Und vorher war ja nichts im Universum gewesen. Ne? Mhm. Und wo nichts ist, kann auch nichts explodieren. Ne? Ja, das ist die große Frage bei dieser Theorie. Ja, und dann ist mir der Gedanke durch den Kopf geschossen, dass das Paradies ungefähr 10 Galaxien groß, ne? Mhm. Und hast du schon mal was vom Aufstand der Engel gehört oder Krieg der Engel? Nee, jetzt das vertiefen wir jetzt mal nicht. Ich mag schon, dass du dir da so sehr viel Gedanken gemacht hast und dir sehr viel Sachen überlegt hast. Robert, ich sag ganz einfach mal, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und dass wir beide uns haben unterhalten können. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und viel Glück und einfach gute und positive Gedanken. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Gut. Ciao. Und schönen Gruß an dein Team. Mache ich, richtig sehr gerne aus, sehr nett von dir. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, diese Frage stelle ich mir natürlich auch mit dem Urknall. Der Urknall war da vor so und so vielen Jahren, das kann man ja irgendwie rechnen. Und alles, was ist, das ganze Universum, ist aus kleinster Materie auseinandergeplatzt, so sagt die Theorie. Nur fragt sich, wo kam diese kleine Materie her, die dann geplatzt ist? Und wo ist sie geplatzt? Was war da, wo jetzt das Universum ist? Was war da? Das sind die großen Fragen. Hier ist Rachel. Rachel ist 22. Guten Morgen, Rachel. Hallo. Liebe Rachel, um was geht's bei dir? Bei mir geht's heute um die BDSM-Szene. Um die BDSM-Szene. Jetzt erklärst du uns stinknormalen Menschen mal, was das ist. Okay, das heißt, das habe ich jetzt vergessen, weil ich aufgeregt bin. Aber es geht auf jeden Fall darum, Domian, dass halt so eine Sadomaso-Seite halt ist, mhm. wo sich Herrinnen und Sklaven treffen. Mhm. Und und ich erziehe selber auch. Also du bist eine Herrin. Ja, ich bin eine Mistress. Aha. Eine Mistress. Aha. Aha. Ja, und auf jeden Fall gibt es da halt dann Sklaven, die sich dann halt anbieten mit verschiedenen Fetischen. Zum Beispiel gibt es da dann halt Leute, die zum Beispiel einen Fetisch haben, sich finanziell aufzugeben. Das heißt zum Beispiel, dass sie einem dann eine Vollmacht geben über ihre Konten. Ach, das gibt es auch. Ja, das gibt's wirklich. Das ist halt krass. Das habe ich noch nie gehört. Ich kenne nur die üblichen Geschichten, dass sie dann irgendwie gefesselt oder geschlagen oder weiß ich was werden. Ja, aber das ist natürlich das Standardprogramm. Das ist der Standard, genau. Das ist der Klassiker. Aber es gibt auch Leute, die sich wirklich, die es geil finden, sich aufzugeben und die da drin totale Befriedigung finden. Und und das läuft dann halt so ab, dass man zum Beispiel dann gescannte Bankkarten bekommt und eine unterschriebene Vollmacht, die auch rechtskräftig dann ist. Das ist ja unglaublich. Sowas hast du schon. Personalausweis kriegt man rüber gescannt alles. Wie rüber gescannt? Du stehst den Menschen nicht gegenüber, die kommen nicht zu dir ins Studio oder in die Wohnung? Nein, das ist alles online. Ach so. Der Kontakt findet natürlich per Cam statt, weil es gibt natürlich auch viele Fakes, wo Männer sich als Mistress ausgeben, weil sie irgendwie finanzielles Interesse daran haben, aber die kommen meistens nicht durch, weil die Leute heute auch so weit sind. Und aber das ist ja noch absurder. Das heißt, man sieht dich nur via Kamera im PC, in so einem kleinen Bildchen wahrscheinlich. Ja. Und das allein reicht dann schon aus, Das reicht auch schon, ja. Um dass die Leute dir dann diese Vollmacht scannen, rüberschicken. Und die ist dann auch in der Tat rechtskräftig, in der Tat rechtskräftig. Ich erzähle mal was. Ich habe genau diese Sachen zugescannt bekommen. Ich habe mit diesem Mann, mit diesem Sub, nur telefoniert und bei Skype geschrieben. Mhm. Und er sagte dann, ja, er findet das halt sehr erotisch, dafür also ausgenommen zu werden finanziell und sich aufzugeben. Und ich habe gesagt, ja klar, wer lässt sich so eine Chance entgehen, ne? Ist ja keiner doof. Und dann habe ich halt, wie gesagt, die Sachen rübergeschickt bekommen. Mhm. Habe mir dann diverse Sachen bestellt auf diversen Seiten. Das hat auch alles wunderbar geklappt. Auf seine Kosten? Auf seine Kosten, natürlich. Ja. Er hat mir ja seine Vollmacht gegeben, er war ja dann mit allen verschont. Hast du das sofort dann gemacht oder später, einen Tag später? Nee, ich habe sofort gemacht. Währenddessen war er dann noch auch zu sehen im Skype-Gespräch? Ja, also, er wusste das ja auch. Ich habe gesagt, so, ich bestelle mir, ja. Also ich würde mal sagen, dass das bestimmt einen Wert von 3.000, 4.000 Euro hat. So, pass auf, jetzt sehe ich dich, du bestellst jetzt irgendetwas für viel Geld, wie du es gerade gesagt hast. Der beobachtet dich vielleicht sogar dabei. Ja. Und dieser Vorgang macht den scharf? Ja, das macht ihn geil. Und dann frage ich ihn, darf ich das einfach so sagen? Ja, sag mal. Okay, und dann frage ich ihn halt, und wird dein Schwanz jetzt schon hart, ne? Mhm. Und er sagt dann, ja. Und das macht mich total geil. Und ich habe schon einen ganz dicken Schwanz und was weiß ich nicht alles. Wahnsinn, ja. Und wenn du gerade für ein paar tausend Euro irgendeinen Gegenstand gekauft hast. Ja, das ist kein Witz, das ist ja wirklich so. Also ich denke mir dann in dem Moment ja auch, okay, ist das abgefahren? Das ist Das habe ich hier auch noch nie gehört, dass es sowas gibt. Wie lange hält denn dann so eine Vollmacht an? Also, das hat so lange angehalten, bis er zum Anwalt gegangen ist, weil es ihm dann zu viel wurde und er mich dann auch angerufen hat, ja, er kann jetzt nachts nicht mehr schlafen. Das heißt, wie lange? Wann ging er zum Anwalt? Also, es ging auf jeden Fall 3 Monate auf jeden Fall. Und wie viel insgesamt hast du ihn dann erleichtert und wie viel Geld? Also, ich glaube, das waren so 3.000 bis 5.000. Mhm. Ja. Das ist ja irre. Das ist halt total krass, aber das Interessante an dem Ding war einfach nur, normalerweise ist es halt so, wenn man jetzt einfach einen Sklaven hat, der zum Beispiel jetzt devot und masochistisch veranlagt ist, sucht er natürlich eine dominante, sadistische Herrin. Mhm. Und dann kommen die meistens zu mir. Privat wäre ich natürlich nie sadistisch, um Gottes Willen. Also ich kann noch nicht meine Fliege kaputt schlagen. Aber in dem Moment spiele ich natürlich meine Rolle. Ja, wollte ich gerade fragen. Lass mich kurz zwischenfragen. Ist das dann wirklich nur eine Rolle, die du spielst? Oder findest du es 100% gespielt. Nur natürlich sehr authentisch. Authentisch, aber du hast kein sexuelles Empfinden dabei. Nee. Gottes Willen. Oh Gott, Dorian, es gibt Leute, die sich ihre Harnröhre mit einem Kugelschreiber ausmachen, bis es blutet. Ja. Und dann muss ich das Kommando geben, dass er jetzt seinen Erguss bekommen soll. Und ich denke mir dann, ob das nicht brennt dabei. Dabei sind dann noch, ist der Hoden noch abgebunden, richtig eng, dass die Eier schon richtig rot sind. Und das siehst du dann via Cam? Das muss ich mir angucken, ja. Aber bei das nennt man CBT, das ist halt sehr extrem, also das nennt man Schwanzholter, habe ich mir auch eine CD an meinen Laptop geklemmt, mit einer Wäscheklammer, damit ich da nicht hingucken muss, aber dass ich trotzdem auf den Display gucken kann, dass er halt denkt, ich gucke ihn an. Ach so. Das war so ekelig, es war so widerwärtig, ich hätte fast kotzen können. Das ist ja auch schon irre. Du fakest quasi, dass du da hinguckst. Die sollen nur denken, dass du zuguckst. Ja, okay, bei anderen gucke ich natürlich hin. Ich hatte zum Beispiel auch mal eine sehr, sehr, sehr lange Session, die ging bestimmt 5 Stunden online. Und da hat es irgendwie Spaß gemacht, weil ich gesehen habe, es macht ihm irgendwie Spaß. Und es war einfach irgendwie unterhaltsam. Also ich musste mich teilweise echt besicken, was der da für ein Blödsinn gemacht hat. Der hat sich zum Beispiel Wasserflaschen voll gemacht bis oben hin, 2 Liter, und hat sich die dann an den Hoden gehangen und hat dann die Seile auch noch bewegt. Und währenddessen musste er sich aber mit der Gerte auch noch den Arsch versohlen. Komm, und mach's nicht zu. Wir wissen die Richtung jetzt, was du da erlebst. Das reicht jetzt von den Beschreibungen. Okay. Das ist ja unglaublich krass. Ist das dein Hauptjob, das zu machen? Nein, das ist nicht mein Hauptjob. Das ist nur so, ja, nebenbei. Nebenbei heißt jeden Abend mal ein bisschen vor der Cam sitzen? Nach Lust und Laune, ne? Wie viel verdient man da im Monat so ungefähr? Ja, das kann man pauschal nicht sagen. Das kann mal gut sein, das kann aber auch mal nicht so gut sein. Also schön ist natürlich, wenn die Jungs dir irgendwelche Vollmachten rüberschicken, dann. Das ist natürlich schön, aber ansonsten bekommt man ja zwischendurch auch einfach was aus Respekt auch geschenkt, weil man ist ja natürlich die Mist, man wird verehrt, vergöttert oder wie die das auch immer ausdrücken. Aber und wenn man natürlich dann auch noch gut aussieht, dann kann man natürlich sehr gut damit absahen. Und du hast so, deine Sexualität ist völlig normal. Meine Sexualität ist völlig normal. Also ich würde niemals zu meinem Partner sagen, hey, peitsch mir mal ein bisschen den Arsch aus oder so. Ja. Das macht mich total geil. Nee, also hast gar du, nicht. Hast du einen Freund zurzeit? Ja, ich habe einen Partner. Du hast einen Partner. Und der weiß, dass du diese Sachen machst? Ja, der weiß das. Und das stört dir nicht weiter? Nee, der ist sogar manchmal mit im Raum. Und guckt mir zu. Ja, er guckt manchmal mit zu. Also es ist ein reines Gewerbe, ne, für dich? Ja, das kann man auch nicht Gewerbe nennen. Also ich mache es ja nicht kommerziell. Ich mache es ja einfach so mal. Ne? Ja. Ich habe das damals halt gemacht. Ich habe meine Ausbildung verloren. Und ich musste halt schnellstmöglich irgendwie Geld verdienen, weil niemand für mich aufkam und Hartz IV war keine Option für mich. Mhm. Und ich habe mir gedacht, okay, dann mach doch einfach auch scheiße Geld. Und dann fiel mir irgendwie ein Beitrag an, den ich dann damals mal im Fernsehen gesehen habe. Und da wurde dann halt erwähnt, oh, es gibt ja so Geldherrinnen und die kriegen halt Geld, Vollmachten, bla bla bla. Mhm. Und ja, und dann habe ich gedacht, hey, das ist es. Wenn du manchmal solche heftigen Sachen siehst, solche ekelhaften Sachen, wie du sie gerade annähernd beschrieben hast, und wahrscheinlich gibt's noch viel schlimmere Sachen, die wir ja gar nicht jetzt erörtern wollen, verachtest du die Leute da nicht manchmal oder ekelt dich das nicht so, dass du denkst, ich will eigentlich damit gar nichts zu tun haben? Ja, also ja, am Anfang war es wirklich ganz schlimm. Am Anfang habe ich mir gedacht, oh mein Gott, Rachel, was machst du eigentlich für eine Scheiße da? Mhm. Und ich musste teilweise am Anfang erstmal lachen, weil ich mir erst gedacht habe, oh mein Gott, das ist so abgefahren, das kann es gar nicht geben. Mhm. Und dann habe ich irgendwann den Ernst der Lage auch erstmal begriffen, was ich repräsentiere. Mhm. Und ja, wie ich mich zu verhalten habe, von der Gestik, von der Artikulation, einfach vom ganzen Auftreten her. Und glaubst du, dass sehr viele Leute so gestrickt sind? Ja, das ist das Krasse daran. Es ist total krass, dass wie viele Leute da wirklich drauf abfahren, aber dass ihren verheirateten Frauen verschweigen, weil die müssen sich ja vorstellen und da wird dann mal gesagt, wie alt, woher, verheiratet oder wie sieht das Bankkonto aus, ja. Das und fragst du also und das müssen die dann auch alles offenlegen. Natürlich, die müssen es beantworten, ansonsten beschäftige ich mich gar nicht mit denen weiter und dann wird das Gespräch sofort beendet. Sind die meistens verheiratet? Die sind oft verheiratet oder haben zumindest eine Partnerschaft und machen es heimlich nebenher. Und vom Alter her? Also fast alle, ab 20 bis 20 schon. 70, also bis 60, ja 70 ist vielleicht krass, aber hast du denn Leute, die schon älter sind und da abhängen, ob die natürlich jetzt noch so richtig praktizieren, ist natürlich eine andere Frage, aber eigentlich sogar sehr junge Leute, auch ab 15, die eigentlich gar nicht dann in diesen Foren sein dürfen. Ja, die solltest du nicht bedienen, das ist ja klar. Nee, um Gottes Willen, das steht gar nicht zur Debatte, das ist, oh Gott, also, das ist, nee. Hast du eigentlich auch Frauen als Kunden? Oh ja, das ist auch sehr interessant, dass du es fragst. Ja, Frauen bewerben sich auch manchmal bei mir, die dann irgendwie bisexuell sind oder so und dann halt als Sofa und, ja, aber mit denen kann ich irgendwie einfach nichts anfangen. Also da kommt auch irgendwie nichts bei rum. Mhm. Ich glaube, dass einfach die willigen Zahlschweine sind einfach die Männer. Und die finden das halt auch geil, wenn man sie dann auch so betitelt oder so den Gotha. Ja, glaube ich. Ja. Frag's nicht, wir ahnen es schon. Ja. Ja. Mensch, Rachel oder Rachel, sagst du. Ja. Jetzt haben wir einen Blick in einen Abgrund getan. Ja, krass, ne? Aber du hast völlig, ich glaube wirklich, wenn man so, ich denke manchmal so, wenn man so durch die Nachbarschaft geht, wer weiß, wie viele Leute, die man vielleicht auch so oberflächlich kennt, so eine geheime Seite haben, die vielleicht nicht mal, wie gesagt, die Ehefrau kennt. Oh ja, das ist wirklich extrem. Und das ist wirklich auch beängstigend teilweise, weil man ja dann auch denkt, wie viele Irre laufen eigentlich draußen rum. Ja, auf jeden Fall. Also da sind wirklich Sachen bei, wo man wirklich so denkt, oh, okay, krass. Also da muss man selber dann auch Abstand nehmen. Das ist auch psychisch belastend dann. Also wenn mal Sachen kommen, wo ich mir denke, puh, das ist harter Tobak. Ich danke dir für den Einblick, den du uns gewährt hast in diese seltsame, bizarre Welt. Ja, und ich fand's mal cool, mit dir zu reden. Ja, Rachel, alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch, Tschüss, Florian. Ciao. Ciao, ciao. 0800 220 50 50. Oder mailen domian@wdr.de und nicht vergessen, die eigene Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Hier ist Tom. Tom ist 27. Hallo Tom. Ja, hallo Jürgen. Hallo Tom. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, ich rufe an und zwar, du hattest letzte Woche einen Anrufer, auch Tom, aus Übersee. Ja, genau. Genau. Ja, erinnerst du dich? Ich erinnere mich, der sich in Übersee in einen Typ verknallt hat, aber zu Hause eine Liebste hatte, eine Verlobte. Genau. Und du sagtest am Ende des Gespräches, dass eine Partnerin, die das mitmachen würde, einen schwulen Partner nebenher zu haben, der beste Weg wäre oder der optimalste Weg. Ja, aber das gibt's ja kaum. Ja, gibt es schon. Bei dir? Ja. Erzähl. Bei meinen Eltern. Bei deinen Eltern? Ja, und ich bin da vollkommen anderer Meinung. Es ist für alle schlecht, muss ich dir sagen. Ja, erzähl mal, was ist da so? Wer ist jetzt, dein Vater ist auch schwul oder bisexuell? Richtig, mein Vater ist schwul beziehungsweise bisexuell. Zuerst war es alles eine ganz normale Familie, so bis ich 14 war. Mhm. Und dann habe ich mit meiner Schwester irgendwie so mal im Büro so rumgekramt und haben irgendwie so nackte Männerfotos gefunden. Und das war für uns halt sehr irritierend und wir wussten nicht, was wir davon halten sollten. Mhm. Und ich denke, das war so der Zeitpunkt, wo meine Mutter das auch von meinem Vater erfahren hat, dass er da solche Neigungen hat und dass es da auch schon jemanden gab, beziehungsweise gibt, mit dem er das auslebt. Mhm. Und wir als Kinder haben das dann so ein Jahr später ungefähr von beiden zusammen erfahren, haben es uns dann halt gesagt. Da warst du wie alt? Da war ich so 15. Ja. Und ja. Und wie sah denn so wie sah das dann real aus? Zuerst hat sich nicht so sehr viel verändert, weil der Mann, mit dem mein Vater da in einer Beziehung war und ist, also die sind immer noch in einer Beziehung. Achso, das war eine richtige Beziehung, das war keine Sexgeschichte. Nee, das war schon wirklich auch was Ernstes oder ist was Ernstes, die sind immer noch zusammen, also wirklich schon lange jetzt. Und das lief parallel zu deiner Mutter? Läuft immer noch. Ja, das kann man nicht aushalten, das glaube ich dir, das geht wirklich nicht. Und, wie hält deine Mutter das denn aus? Das weiß ich nicht. Warum? Ich glaube auch nicht, dass sie damit so richtig einverstanden ist. Ich glaube, da ist eher so ein Zwang, um ihn nicht zu verlieren, glaube ich. Wo wohnt er denn? Er wohnt, naja, meine Eltern haben ein Haus, da wohnt er normal, aber er ist halt auch oft bei ihm. Ja. Also er übernachtet auch dort, also am Wochenende ist er immer bei ihm. Ja. Oder fast immer und auch so mal zwischendurch. Kennst du diesen Mann? Mittlerweile ja. Am Anfang war es so, dass der andere Mann Abstand gehalten hat. Der wollte uns nicht kennenlernen und so. Und das fanden wir auch, war auch okay. Und aber durch diese ganzen, ne, es ist jetzt ewig lang, das ist schon wirklich viele Jahre. Wie fandest du ihn denn, als du ihn kennengelernt hast? Naja. Er ist halt, er ist halt einer von denen, wo ich sag, man sieht ihn schnell an, dass er schwul ist. Ja. Und ich war halt natürlich nicht gut, auf ihn zu sprechen. Natürlich, weil der eure Familie nach deinem Gefühl zerstört hat, ne? Ja. Wobei der Mann da ja nichts für konnte, das ja dein Vater nein, ist. Nein. Deswegen sage ich auch, es ist für alle schlecht. Also es ist auch für ihn schlecht. Tom, eine solche Konstellation halte ich auch für sehr schlecht. Also wirklich, denn so habe ich das auch nicht gemeint in dem Gespräch, wirklich nicht. Ich frage mich wirklich, wie deine Mutter das erträgt. Schlafen die noch miteinander? Weißt du das? Deine Mutter und dein Vater? Also das würde ich sie auch nicht fragen. Ja, ist klar, kann man bei Eltern schlecht fragen. Ja, weißt du, ich finde es aber auch für den Freund von deinem Vater belastend. Ja, wie gesagt, es ist wirklich für alle belastend. Es ist für meine Mutter belastend, weil sie meinen Vater nicht verlieren will und das aber mit Sicherheit auch nicht toll findet. Mhm. Es ist für meine Schwester und mich sehr schlimm. Eigentlich ist dein Vater das schwache Element in der ganzen Geschichte, weil dein Vater keine ganz klare Entscheidung getroffen hat. Er hätte ja vor 10 Jahren sagen können, liebe Familie, ich liebe euch über alles, aber ich gehe raus und wir können guten Kontakt haben, aber ich bin jetzt hundertprozentig ganz bei meinem Freund. Ja. Ich glaube, dass es euch besser damit gegangen wäre. Das glaube ich auch. Ja. Glaube ich auch. Teilweise habe ich gedacht, mein Vater ist so der Gewinner in der Sache. Nee. Das stimmt aber auch nicht. Er ist zwischen zwei Stühlen und muss es zwei Leuten versuchen, recht zu machen und ist oft krank. Also ja, er kriegt ja auch die hundertprozentige Unzufriedenheit deiner Mutter kriegt er ab und die Unzufriedenheit seines Freundes kriegt er ab. Und eure. Und das macht ja auch was mit einem. Ja, also seitdem das ist, ist der Kontakt zwischen mir und ihm zum Beispiel immer mehr, also wir haben uns immer mehr voneinander entfernt. Hast du es ihm irgendwann zum Vorwurf gemacht, dass er nicht klar lebt? Nee, das nicht. Ich habe in der Anfangszeit natürlich, ne, ich war 15 oder meine Eltern waren so die normale Familie und ich habe gedacht, da habe ich rebelliert gegen total. Ja gut, aber als er dann so ein bisschen älter wurde, vielleicht mit Anfang 20, gab es da kein Gespräch, wo du ihm sagtest, Mensch, warum entscheidest du dich nicht? gab oft Gespräche schon, aber wenn die mal intensiv, also ja. Was sagt er denn dann? Wie rechtfertigt er das denn? Naja, er rechtfertigt das nicht. Meine Eltern machen das so unter sich aus. Hm. Da, ich habe natürlich versucht, da irgendwie mit denen zu reden, aber im Endeffekt sagen sie, sie müssen es wissen, was ja auch richtig ist. Hm. Ja, und ich habe auch meine Mutter schon mal gefragt, ob sie damit so wirklich glücklich ist. Und sie sagte mir, ja, es ist für in dem Moment, also in dem Moment, wo ich sie gefragt habe, für sie war es okay und für sich ist es die Hauptsache, dass die noch zusammen sind. Ja, aber man sollte nicht um jeden Preis zusammen sein. Wie so sehe ich das auch. Ja. Ich hätte damals, also. Wie ist denn die Stimmung, wenn dein Vater zu Hause ist zwischen deinen Eltern? Ich wohne ja schon eine Weile nicht mehr zu Hause. Mhm. Von daher kann ich das gar nicht so gut sagen, aber die sind immer noch ein Team. Also, die leben schon noch zusammen und sind auch wirklich noch ein Team, das kann man nicht anders sagen. Und aber ja, wenn es dieses zweite Leben nicht gäbe, sage ich mal. Was würdest du, wenn du es so auf den Punkt bringen solltest, was würdest du sagen, was hat dich, vor allen Dingen als du das dann als Jugendlicher auch erfahren hast und die Jahre später, an dieser Konstruktion am meisten gestört? Was hat dich am meisten belastet? Ich habe lange damit gehadert, dass der schwule Freund meiner Mutter den Mann wegnimmt und uns den Vater sozusagen. Und man musste es natürlich auch geheim halten. Ne? Wir konnten es ja nicht rumerzählen. Wir haben auf dem Dorf gewohnt. Es war ja auch. Ist das bis heute noch geheim? Nein, also. Es wissen ein paar Freunde von mir, es wissen die engsten Freunde aus dem Umfeld, die Familie weiß, manche wissen schon. Aber da hast du natürlich völlig recht, das ist ein gravierender Punkt. Dein Vater hat dich letztendlich gezwungen zu lügen, mit zu lügen. Ja, ja, oder zumindest mit zu schweigen. Das ist ihm wirklich vorzuwerfen. Ja. Das ist eigentlich der Grund, warum ich anrufe, weil du sagtest, das ist so der optimalste Weg und das ist wirklich, ich habe erfahren und das ist ganz das Gegenteil. Wie gesagt, so meinte ich es nicht und das kann ich gut verstehen, dass das so nicht funktioniert. Ja. Nochmal so die rein theoretische Frage, wenn dein Vater euch vor vollendete Tatsachen gesetzt hätte, als du 15 warst, dann hätte er gesagt, pass auf Junge, ich bin schwul, das ist ein Mann, mit dem lebe ich jetzt zusammen. Wie wäre das denn gewesen, wenn er, und ich bekenne mich dazu? Dann wäre das erstmal ein großer Schock gewesen. Wie glaubst du, hättest du reagiert? Ja, natürlich auch nicht besser. Also ich weiß nicht, wie es dann auf lange Zeit gesehen wäre. Es war ja schon gut, dass er weiterhin bei uns war. Das war schon auch wichtig, auch wenn es schwierig war. Wenn dieser andere Mensch eine Frau gewesen wäre, wäre das weniger schlimm gewesen für dich? Nee. Das wäre genauso schlimm gewesen, nur für meine Mutter hätte es einen Unterschied gemacht, dann wäre Feierabend gewesen. Auch komisch, ne? Nee, nicht komisch. Meine Mutter sagt, das, was ein Mann ihm geben kann, kann sie ihm nicht geben. Sagt man immer so. Also, ja. Ja, das wird wahrscheinlich in deinem Leben wird es solche Seltsamkeiten nicht geben. Wenn man sowas miterlebt hat, dann lebt man anders. Wahrscheinlich nicht. Ja. Ich hoffe, du sagst wahrscheinlich nicht, aber ich hoffe nicht, dass sowas läuft. Irgendwas gar sowas. Ach nein, und wenn wir zuhören, nein. Ich muss auch sagen, dass ich so, dass ich nicht so unbedingt gut auf Schwule zu sprechen bin. Das muss man aber definieren. Also so, ich habe vorhin ein paar Sendungen von dir gehört und dieser Mann, der da 25.000 Euro gewonnen hat, der war ja wirklich. Also so eine Einstellung habe ich mit Sicherheit nicht. Ich respektiere Schwule, sondern ich kenne auch einige Schwule und komme mit denen gut klar. Aber? Also nur bei meinem Vater wirklich das Problem. Ich glaube, du bist da halt ein bisschen geschädigt jetzt durch deinen Vater, weil sonst bist du ein junger Typ von 27, das ist eine Generation, wo man eigentlich von erwarten müsste, dass dir das völlig wurscht ist, wie jemand sexuell orientiert ist. Theoretisch ist es das auch. Das liegt jetzt an der Geschichte, an der Familiengeschichte wahrscheinlich. Richtig. Irgendwie bin ich da so ein bisschen geschädigt, aber da gibt es eigentlich keine keine Berührungsängste. Ja. Na, ich kenne einige, die sind schwul. Und das sind ja auch nette Menschen, ne? Es sind Menschen, so einfach. Es ist, ob sie nun schwul sind oder schwarz oder sonst was, es ist einfach egal. Nicht. Mein Lieber, das war eine Rückmeldung noch auf eine ältere Sendung und genau. Ich danke dir für deinen Anruf und für dein Thema. Ja, vielen Dank. Alles Gute. Ja, gleich. Tschüss. Danke, tschüss. 1:40 Uhr haben wir auf die Sekunde. Und hier ist Olaf. Olaf ist 42. Guten Morgen, Olaf. Ja, moin. Olaf, um was geht's? Ja, auf dein Thema von gestern. Fleisch. Genau. Was hast du ich dazu? Tierkadaver. Tierkadaver. Tierkadaver. Was sind das für Tiere? Verendete Tiere, angefahrene Tiere und Schlachthöfe, Kleintier. Und die sind, das heißt, du fährst die in mit einem LKW? Die fahre ich mit einem LKW, genau. Jetzt im Moment auch? Jetzt im Moment auch, jeden Abend. Ach, du fährst jeden Abend? Wohin fährst du die denn? Von wo bis wo? Bielefeld Richtung Dortmund. Und was wird mit den Tieren gemacht, mit den Toten? Kommt zur Abdeckerei. Der Abdeckerei. Und da machen die schöne Seife draus dann für uns. Ja, so ungefähr. Wie groß habe ich mir den Laster vorzustellen? Wie viele Tiere sind da drauf? Da ist ein 40-Tonner, 3 Container. Das sind, ist unterschiedlich zwischen 10 und 20 Tonnen sind dann meistens. Boah. Du sagst Container, sind die Tiere komplett abgeschlossen oder kommst du in Kontakt mit den Tieren? Ich komme nur in Kontakt, wenn ich die Tiere bei der Abdeckerei kippe. Achso, wenn du sie kippst. Dann, du kippst dann sie. Dann sehe ich sie. Wohin kippst du die? Ein Teil geht in so einen Bunker rein. Ja. Die gehen sofort zur Vernichtung. Da ist ein zweigeteilter Container. Dann geht da so eine Klappe auf und dann fallen die hinten raus, die Tiere. So ist es. Und da stehst du neben und kannst da zugucken. Du musst zugucken sogar. Ich muss sogar zugucken, falls mal ein Tier, was zur Untersuchung weg muss, mit reinfällt, dann muss das durch das Personal wieder rausgeholt werden. Jetzt versuche uns doch bitte mal zu beschreiben, was du da riechst. Ich riech da nichts mehr. Weil du schon so abgebrüht bist. Es ich mach das 2,5 Jahre. Zweieinhalb Jahre, aber es muss doch unfassbar stinken. Ja, also manche kriegen einen Würgereiz. Bitte? Manche kriegen einen Würgereiz. Mhm. Wie sehen denn diese Tiere aus? Du siehst sie ja. Ja, aufgedunsen. Teilweise kann man die Viecher ziemlich in der Länge ziehen, weil sie schon länger liegen irgendwo. Dann kann man sie in die Länge ziehen? Ja. Warum? Ja, hält nichts mehr zusammen. Ne? Ach so, so meinst du das. Ja, verstehe. Da sind auch dann Haustiere bei, tote Hunde und sowas. Tote Hunde, Wildtiere, sprich vom Waschbären angefangen bis zum Hirsch, Wildschwein. Sag mal, du machst das jeden Tag. Das mache ich jeden Abend. Ja, genau. Also immer nachts fährt dieses Auto? Nur nachts, ja. Nur nachts. Hat das einen bestimmten Grund, warum du nur nachts fährst? Ja, weil die Niederlassung, wo ich das abhole, da sind die Fahrzeuge erst abends später. Mhm. Und somit kann ich erst die Container abends später ziehen. Ach so. Und bringe die dann rüber zur Vernichtung. Achso, ich dachte, es hätte irgendeinen Grund, dass man tagsüber nicht mit so toten Tieren über die Straßen fahren darf. Das dürfte man schon. Das darf man schon, ja. Wie ist das denn in, sagen wir mal, in besonders heißen Sommernächten? Wenn man dann mit im Cabrio hinter dir herfahren würde, würde man da umfallen? Ja, es riecht nicht gerade angenehm. Du machst doch bestimmt auch mal Halt an einer Raststätte oder so, oder nicht? Ja, wir sollten es möglichst vermeiden. Achso, ihr solltet es vermeiden. Sagt man das sogar so zu euch? Ja, wir haben eine Genehmigung, wir können durchfahren, wir brauchen keine Pause einhalten. Also, wirklich aus Rücksicht, weil es so bestiale stinken würde? So ist es. Und Tiere gasen auf. Mhm. Und die können auch so Deckercontainer mal eben kurzerhand aufstemmen sozusagen und dann läuft die ganze Plörre oben raus. Wie passiert das? Durch die Gase oder wie? Durch die Gase, ja. Und dann suppt es raus? Ja. Mhm. Tiere blähen sich auf und dann kann es schon mal sein, dass oben so ein Container aufgeht. Da musst du aber auch ein sehr hartgesottener Kerl sein, muss ich sagen. Kann man sehen, wie man will. Könnte nicht jeder machen. Vor allen Dingen, wenn du nach zwei Jahren, nach nur zwei Jahren, schon sagst, ich riech das gar nicht mehr. Stimmt das? Riechst du das wirklich nicht mehr? Nee, ich riech das nicht mehr. Das ist erstaunlich. Ich habe neulich mal mit einem Rechtsmediziner gesprochen, der das seit Jahrzehnten macht, also mit toten Menschen sich beschäftigt und Leichen seziert. Und der sagte mir, dass er nach wie vor diesen Geruch immer noch in der Nase hat, wenn er nach Hause kommt. Aber so ist jeder Mensch anders. Ja. Wenn die Tiere, wenn die dann da rausgekippt wurden, musst du diese Container irgendwie dann noch sauber fegen, oder? Ich spitze sie mit dem Hochdruckreiniger erst aus, dann geht die Sache durch die Desinfektionsanlage samt Fahrzeug. Ja. Aber du musst dann nicht. Dann wird der Wagen anschließend gewaschen und dann bin ich fertig. Achso, das wird dann jedes Mal so gemacht. Das wird jedes Mal so gemacht. Du musst nicht in diesen Container reinklettern und da irgendwas waschen. Nee. Ist das wirklich so noch mit der Seife, dass man davon auch Seife macht? Ja. Was soll man sonst damit machen? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal davon aus, dass das auch noch ein dickes Geschäft ist, dass da wahrscheinlich viele Substanzen noch irgendwie rausgewonnen werden. Sonst würde man da nicht so einen Aufwand machen. Ja, aber Biodiesel wird da rausgewonnen, Zusatzmittel. Denkst du manchmal an diese Tiere? Das sind dann Haustiere gewesen, wo vielleicht Menschen lange Verbindungen mit hatten. Gehen dir solche Gedanken auch schon mal durch den Kopf? Für mich ist es mittlerweile nur noch eine Ware. Eine Ware, ein Gegenstand, Gegenstände. Ja. Würdest du sagen, dass du diesen Job gerne machst? Ja. Ja, wenn du so eine abgeklärte Haltung dazu hast, ist es ja okay. Wenn du das zu nah an dich rankommen lassen würdest, dann könntest du den Job gar nicht machen und du wärst der falsche Mann an dem Platz. So ist es. Ja. Ja, Ulla, vielen Dank für deinen Anruf und dass du uns davon erzählt hast. Denn das passiert ja nur auch in unserer Gesellschaft. Die müssen ja entsorgt werden, die Tiere. Es muss ja was geschehen damit. So ist es. Also, ein wichtiges Rädchen also im großen Getriebe. Ich danke dir für deinen Anruf und alles Gute, Olaf. Komm gut heim. Jo, besten Dank. Tschüss, ciao. Linda, 26. Hallo, Linda. Hi. Hallo, Linda. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich bin gerade ein bisschen überrascht. Es ist so kurz vor Ende deiner Show und ja. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Anyway. mir wurde Anfang diesen Jahres wurde mir die Diagnose MS gestellt. Multiple Sklerose. Und dann ging alles irgendwie nur noch bergab. Habe ich das Gefühl. Warum? Ich hatte halt ganz schnell danach auch meinen Job verloren. Ich hatte einen coolen Job hier in Münster. Also ich komme aus Münster, ich wohne in Münster und ich hatte hier einen Job. Und ich habe meinen Arbeitgebern halt auch erzählt, was ich habe und den ganzen Prozess auch erzählt. Und was für ein Job war das? Das war bei einer Messe- und Eventagentur hier in Münster. Und ich war da so im Grafikbereich war ich tätig. Und du hast dann gleich offen deinem Chef gesagt, hier, die Diagnose ist da. Ich informiere sie. Ja, genau. Also es fing an, dass ich halt schlechter gesehen habe. Also dass ich halt kaum noch was gesehen habe auf dem rechten Auge. Dann bin ich halt zum Augenarzt gegangen und daraufhin dann ins Krankenhaus und so hat sich das dann entwickelt. Daraufhin wurden dann Untersuchungen gemacht und dann wurde die Diagnose gestellt. Ja, genau. Ja. So, jetzt hast du es deinem Chef gesagt und wie hat der reagiert? Ja, am Anfang recht nett. Er fand es richtig toll, dass ich ihn informiert habe. Und dann drei Wochen als ich aus dem Krankenhaus raus war, 3 Wochen später, bin ich wieder arbeiten gegangen. Und 2 Wochen darauf nochmal hat er mir dann halt die Kündigung gegeben. Ach. Ja, da wurde mir dann halt gekündigt. Mit der Begründung. Mit welcher Begründung? Mit der Begründung, dass es halt betriebliche Gründe gehabt hätte. Also, dass es Auftragslage nicht so gut sei und Aber das riecht ja an allen Ecken ganz klar danach, dass er dich gekündigt hat, dass er dir gekündigt hat, wegen der Diagnose. Ja, genau. Auf jeden Fall. Die Auftragslage war gar nicht so schlecht. Du hattest ja Einblick. Ja, also die Auftragslage war schon nicht gut, muss ich auch sagen. Also das war jetzt nicht das blühende Leben da, aber trotzdem. Wie lange warst du denn schon bei diesem Chef gewesen in der Agentur? Ja, so über ein halbes Jahr. Mhm. 8 Monate waren es. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Und warum hast du es ihm erzählt sofort? Weil ich mir dachte, sei ehrlich, sag denen, was du hast, damit die wissen, womit sie sich, ja, worauf sie sich einstellen können. Also meine Einstellung ist halt, sei ehrlich, also die Ehrlichkeit halt. Ne? So, also und dann hast du gleich einen komplett vollen Bug geschossen bekommen, aufgrund deiner Ehrlichkeit. Ja, genau. Das heißt, du hast eine schlimme Diagnose gekriegt und warst dann auch ein paar Monate später gleich arbeitslos. Ja, ein paar Wochen eigentlich. Ich habe mir ja noch nicht mal die Zeit genommen, die ich mir hätte nehmen können. Also mein Hausarzt hat mir halt auch gesagt, ich schreibe dich krank, das ist dein gutes Recht. Wenn du jetzt noch irgendwie deine Wochen brauchst oder deine Tage brauchst, dann sag Bescheid, das ist überhaupt kein Ding. Und ich habe halt da gesessen und habe gesagt so, nee, ich will wieder arbeiten gehen. Ich habe ein schlechtes Gewissen meinem Arbeitgeber gegenüber. Das ist wirklich unglaublich, wenn man sich das vorstellt. Wir werden bald eine Ministerpräsidentin in Deutschland haben, die auch MS erkrankt ist. Du weißt, die wird die Nachfolge von Kurt Beck antreten. Diese Frau muss auch ab und zu sogar den Rollstuhl benutzen und es ist akzeptiert und sie traut es sich zu und darum geht es ja. Ja. Ist es natürlich jetzt sehr schwer, dem das nachzuweisen. Das kann man ja fast gar nicht, ne? Mhm. Oder hast du dich da mal beraten lassen, ob man da irgendwas tun kann? Wie meinst du? Naja, also. dass du da Einspruch erheben kannst gegen die Kündigung, weil das, Ja. Ja? Da habe ich mich informiert. Also ich habe Leute auch, ich habe mir viel mit Leuten dann auch geredet und so. Das Problem ist einfach, der Betrieb war noch unter 10 Leute. Mhm. Ach so. Und da kann man nicht viel machen. Verstehe. Das ist das Problem. So, das heißt, das Kapitel ist abgeschlossen, damit musst du dich abfinden? Ich muss mich damit abfinden. Also es wird... Ich könnte vielleicht noch was machen, aber das wird halt recht anstrengend. Mhm. Und ich habe auch, ganz ehrlich, habe ich dann jetzt auch keine Lust davor Gericht. Und ja, dieses verstehe. Ganze, das dauert dann halt immer viel länger als Wie geht es dir denn jetzt gesundheitlich? Nun sind ja einige Monate seit der Diagnose vergangen. Ja, so gesundheitlich muss ich sagen, soweit erstmal in Ordnung. Das Einzige, was ist, ich sehe halt schlecht. Ja. Das fing sowieso an mit dem Sehen, weshalb ich überhaupt da zum Arzt gegangen bin. Und auf dem rechten Auge sehe ich nicht mehr gut. Wie ist denn das überhaupt, wenn so eine junge Frau von 26 so eine Diagnose kriegt? Das ist ja eine sehr schwere Erkrankung. Die kann in verschiedenen Schüben verlaufen. Es kann relativ gut gehen. Man kann sehr lange sich damit arrangieren. Aber es gibt auch sehr schlimme Krankheitsverläufe. Auf jeden Fall ist es eine sehr ernstzunehmende Erkrankung. Was hat das in dir ausgelöst, als die sagten, sie haben MS? Am Anfang hat es bei mir ausgelöst, Gott sei Dank habe ich keinen Tumor und Gott sei Dank habe ich keinen AIDS. Ja, so hast du gedacht zuerst. Ja, genau das habe ich gedacht, was dazu geführt hat, dass meine Eltern oder vielmehr mein Vater Angst auch irgendwo hatte. Mhm. Der hatte so ein bisschen Respekt davor, wie ich mit dem Thema umgegangen bin. Mhm. Und ich habe das halt auch bei dem Arzt gemerkt, der mir die Diagnose im Krankenhaus übermittelt hat. Mhm. der saß sehr bedächtig mir gegenüber und ich habe dann nur einfach nur, ich saß da ganz cool und meinte so, ja, Gott sei Dank habe ich keinen Tumor. Aber vielleicht ist das auch genau die richtige Herangehensweise. Denn gerade bei MS weiß man auch bis heute nicht, wie stark so die psychische Komponente ist, wie stark die Seele diese Krankheit befördert. Es gibt, ja, genau. Es gibt wirklich sehr viele Menschen, die voll im Alltag stehen und MS erkrankt sind. Also wenn du eine gute Begleitung hast, gute Therapie hast, vielleicht auch mit Gleichgesinnten dich vielleicht mal ab und zu auseinandersetzt, ist diese Lebenseinstellung, glaube ich, sehr günstig und gut für die Erkrankung, die du hast. Ja, also da bin ich auch froh, dass ich da so den Teil meines... Mein Papa ist halt so jemand, der nichts an sich ranlässt und ziemlich cool immer auf gewisse Sachen, auch schlimme Sachen irgendwie reagiert. Aber andererseits bin ich jetzt gerade an einem Punkt, ich realisiere gerade, dass so alles irgendwie weggebrochen ist. Mhm. Und ich hatte nach dem Krankenhaus und nach dem Job aus, bin ich nochmal im Urlaub gewesen mit meinen Eltern. Das war so ein Abschlussgeschenk. Letztes Jahr habe ich mein Studiumabschluss gemacht und da haben meine Eltern mir halt nochmal so einen Urlaub geschenkt. Und das haben wir jetzt dieses Jahr halt gemacht und bin dann wiedergekommen und da habe ich halt einfach gemerkt, wow, was ist da eigentlich gerade alles passiert? Ich habe halt da erst realisiert, dass so das geht auch der nicht Boden so unter meinen Füßen weggezogen worden ist. Liebe Linda, wir werden dich jetzt gleich nochmal anrufen und dir mal noch ein paar Kontaktadressen im Bereich Münster, du lebst ja in Münster, geben. Ja, vielleicht genau. Selbsthilfegruppen und mal gucken, was wir so für dich haben. Kannst dir mal überlegen, ob du da das eine oder andere in Anspruch nimmst. Mhm. Ansonsten drücke ich dir die Daumen, wünsche dir von Herzen alles Gute und sehr schön, dass du angerufen hast. Ja, danke schön. Danke, dass tschüss, Linda. Ciao. Die Chance hatte. Ja, sehr gerne. Tschüss. Ciao. Ja, ciao. Und hier ist Ann-Christine, 20. Hallo, Ann-Christine. Hallo, Domian. Über was reden wir beide denn? Über Alkohol und Drogen. Oh je. Bist du betroffen? Ja, ich bin seit ein paar Jahren abhängig und ich bin im Moment in der Tagesklinik zur Entgiftung. Ich habe aber heute total den Suchtdruck und weiß nicht schlecht damit umzugehen. Mm. Du bist Alkoholikerin? Ja, und Polytoxikomanie eigentlich eher. Was ist das? Das ist halt Drogenmissbrauch von mehreren Substanzen. Welche Drogen hast du genommen? Alkohol, Tavor, Cannabis und Kokain. Mm. Tavor, heftiges Beruhigungsmedikament. Ja, genau. Und Alkohol. Jetzt hast du gerade, du bist in einer Tagesklinik? Genau, zur Entgiftung speziell. Und dir geht es gerade sehr schlecht? Genau. Und das heißt, irgendwas Böse in dir sagt, ich will Alkohol trinken? Genau, ich habe auch Alkohol noch zu Hause, was mein Fehler ist. Und das macht das dann halt noch schlimmer. Genau, weil Tagesklinik heißt ja, dass du da nur tagsüber hingehst und jetzt eben zu Hause bist. Genau, und morgens Wochenende Wochenende ist auch immer ein großes Problem, wie ich das rumbekomme, weil ich ja im Frauenhaus lebe und das ist halt ein bisschen anders als normal. Aber morgen würdest du wieder in die Klinik ein paar Stunden gehen? Genau. Es geht jetzt, wann kannst du frühestens dahin gehen? Halb neun. Das heißt, du müsstest jetzt ein paar Stunden noch über die Runden kommen. Genau. Hast du schon öfter solche Klinikaufenthalte hinter dir? Ich habe bis jetzt das einen Entzug gemacht. Halt, Tagesklinik war ich schon wegen Borderline, aber Entzug halt das einmal. Hm. Und wie lange hängst du schon so an den Drogen? Seit mit Alkohol 5 Jahren habe ich ungefähr angefangen. 5 Jahre, mit 15. Hm. Ja, genau. Boah, jetzt müssen wir uns eine Strategie überlegen, wie wir dich über die Nacht kriegen, ne? Du darfst nichts anrühren. Du darfst nichts anrühren. Du weißt, dass du kolossal zurückgeschmissen wirst. Und dann musst du wieder von ganz unten anfangen, von ganz vorne anfangen. Es ist schon alles heftig genug, was jetzt passiert ist in den letzten Jahren. Das weißt du ja. Ja, genau. Und dass du jetzt den Schritt gemacht hast in die Klinik, in den Entzug, ist ganz toll. Und das zeigt, dass du Willen hast, du Kraft. Und jetzt musst du weiter ganz, ganz, ganz, ganz zäh und tapfer sein. Und das ist das Schwierige halt, besonders wenn man den Alkohol im Haus hat. Bitte? Was hast du denn im Haus? Korn. Geh gleich zur Toilette und schütz weg. Ich glaube, das ist der allererste Schritt, den du machen musst. Wenn das Ding weiter steht, schleichst du ständig durch die Wohnung und denkst, oh, ich gehe jetzt doch mal dahin. Nimm die Flasche und schütt es weg. Wenn unsere Sendung jetzt weiter liefe, würde ich sagen, das machen wir jetzt zusammen. Ja. Deshalb schlage ich jetzt Folgendes vor. Du legst auf, schnell auf. Ja. Und dann wirst du von uns wieder zurückgerufen, von meinem Psychologen. Und dann macht ihr zusammen diesen Schritt, ihr schüttet das Zeug weg, okay? Okay. Bitte auflegen und bitte aber auch dann gleich wieder drangehen, wenn wir anrufen, okay? Ja, okay, danke. Ann-Christine, bis gleich. Tschüss. Okay, tschüss. In der Technik, Patricia Unger. Morgen sind wir wieder da. Gute Nacht. Bis dahin. Ciao.